Eine Delegation des Büros in Ostasien und Pazifikraum vom Weltkinderhilfswerk unter Leitung vom Bürodirektor Karin Hülschop, die mit einer Maschine in Pyongyang ankam, legte am 12. Juli an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude die Blumensträuße nieder und verneigte sich davor.